Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen, Kapitel 14, Vers 26 bis 27. Wer den Herrn achtet, lebt in Sicherheit. Er wird auch seinen Kindern eine sichere Zuflucht sein. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebenspendende Quelle. Sie rettet vor den Stricken des Todes. Gott segne dieses Wort. Ehrfurcht. In diesem Bibeltext hier aus den Sprüchen lernen wir mehr über Ehrfurcht vor Gott. Und hier ist die Einladung eben Gott zu achten, ja, und auch Ehrfurcht zu haben vor Gott. Und Gott hilft uns dann, ein frommes, gottesfürchtiges Leben zu führen. Und geht nochmal rein in den Prediger Salomo. Das ist der Buch Prediger Salomo, auch im Alten Testament, Kapitel 12, Vers 13 bis 14. Und lest mal nach, was da auch Ehrfurcht anbelangt, was da geschrieben steht. Ja, ich ermutige euch, geht mal rein, lest das mal. Und wir tun gut daran, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und unser Herrgott hilft uns, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und vor allem eben auch in sein Wort zu gehen. Und wenn ihr in die Sprüche mal reingeht, manches ist ein bisschen nicht so einfach zu verstehen, aber das meiste in den Sprüchen ist verständlich und man kann das verstehen. Und das meiste in der Bibel überhaupt sind Sachen, die man gut verstehen kann. Ja, und einiges ist ein bisschen schwieriger, aber das meiste ist doch verständlich und geschrieben. Und der Heilige Geist hilft uns, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu wachsen und uns ins Herz zu sprechen, wenn wir die Bibel lesen. Denn wir haben Gottes lebendiges Wort. Und das ist eben auch hier die lebensspendende Quelle. Das ist unser Herr Jesus Christus und das ist Gottes Wort. Und darauf kommt es an. Also, geht mal selber durch, lest mal die Sprüche durch und schaut mal, was da alles noch geschrieben steht. Und so können wir in unserer Beziehung mit Jesus Christus wachsen, in Gottes Wort. Lieber Jesus, wir danken dir hier für, was es bedeutet, Ehrfurcht zu haben vor dir. Ja, und wir beten, dass wir alle in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Und dass wir lernen wollen. Und nicht, weil wir lernen sollen, dass wir die Bibel lesen sollen. Aber wir wollen, dass wir die Bibel lernen und lesen wollen. Dass unser Herz dir zugewandt ist. Lieber Jesus, darauf kommt es an. Helf uns bitte damit, das können wir in eigener Kraft nicht tun. Und wir danken dir für dein Wort und alles, was du uns geschenkt hast in deinem Wort. Wir danken dir und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.